mit Judith Heidkamp. Hier die vorbereitende Lagerverwaltung Helgoland. Wir wollten fragen, ob Sie Aussicht zur See- oder Landseite haben wollen. Welcher Quatschkopf ist denn da? Die vorbereitende Lagerverwaltung Helgoland. Also reden Sie nicht solchen Blödsinn, Lenhoff. Ist nicht Blödsinn. Sie werden schon sehen, dass es nicht Blödsinn ist. Die bereiten schon die Konzentrationslager vor. Vielleicht kann man sich Zimmer bestellen. Nochmal langsam. Zwei Theaterleute machen hier zynische Witze. Es ist Februar 1933. Keiner weiß, was wird. Konzentrationslager scheinen gleichzeitig absurd und reale Möglichkeit. Die Schauspielerin Lotte führt noch ein ganz normales Familienleben, so scheint es, wir werden gleich mehr hören. Tatsächlich zittert das Land vor dem 5. März, der Reichstagswahl nach der Machtergreifung Hitlers. Sie hören hier den vierten und letzten Teil unserer Lesung aus dem Roman Erfingers von Gabriele Tergit, hervorragend vorgetragen von Katja Bürkle. Ein deutsches Epochenpanorama, das das Schicksal der Familie Effinger-Obner-Goldschmidt erzählt. Wir haben von anderen Zeiten gehört. Von den Gründern Paul und Karl und ihrer Schraubenfabrik, die inzwischen Automobile herstellen können. Von Hochzeiten und Liebschaften, Krisen und Gewinnen, politischen Engagements und künstlerischen Begabungen, von großen Ideen und praktischen Fragen der Abendgarderobe oder nach Sinn und Zweck von Wasserklosetts. Zahllose Details machen Tergits Roman zu einer lebendigen Zeitreise und zum Spiegel eines besonderen Milieus. In diesem vierten und letzten Teil aber schrumpft alles zusammen auf die unfassbare Bedrohung alles Jüdischen durch die Nationalsozialisten. Ein in jeder Hinsicht erschütternder Roman, besonders wenn man sich vorstellt, wann Gabriele Tergit ihn geschrieben hat. 1932 begonnen, 1950 beendet. In der Weimarer Republik war sie Gerichtsreporterin und hatte schriftstellerischen Erfolg mit ihrem Roman »Käsebier erobert den Kurfürsten Damm«. Später ging sie ins Exil und sie starb 1982 in London. Effingers ist ihr lange missachtetes Opus Magnum und gleichzeitig Hymne auf ein faszinierendes, fast verschwundenes, liberales deutsches Bürgertum. Gabriele Tergit, Effingers. Vierter und letzter Teil. Gelesen von Katja Bürkle. Macht. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung an der heiligen Stätte seht, dann fliehe in die Berge, wer in Judäa ist. Und wer auf dem Dache ist, der steige nicht hernieder, um etwas aus seinem Hause zu holen. Und wer auf dem Felde ist, der kehre nicht um, um seinen Mantel zu holen. Wehe aber den Schwangeren und Säugenden in jenen Tagen. Betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe oder am Sabbat. Denn es wird dann eine große Drangsal sein, wie noch keine gewesen ist von Anbeginn der Welt bis jetzt und keine jemals wieder sein wird. Und wenn diese Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch gerettet werden. Hier die vorbereitende Lagerverwaltung Helgoland. Wir wollten fragen, ob Sie Aussicht zur See- oder Landseite haben wollen. Welcher Quatschkopf ist denn da? Die vorbereitende Lagerverwaltung Helgoland. Also reden Sie nicht solchen Blödsinn, Lenhoff. Ist nicht Blödsinn. Sie werden schon sehen, dass es nicht Blödsinn ist. Die bereiten schon die Konzentrationslager vor. Vielleicht kann man sich Zimmer bestellen. Und warum Helgoland? Weil es eine Insel ist. Nach Lipari tun Sie sie in Italien. Haben die etwa neue Einfälle? Na also, Lenhoff, bis dahin hat's Langeweile. Und solange Sie noch Witze machen. Der Ofen war geheizt. Erwin, Lotte, Susi und der kleine Emanuel frühstückten zusammen. Auf dem Tisch standen Blumen. Ein Papagei rief: »Kleiner Emanuel, guten Appetit!« Susi sagte immer zu: »Ich komme bestimmt zu spät zur Schule.« »Frühstücke mal in Ruhe, du hast noch Zeit.« »Deine Uhr geht wieder mal falsch.« »Meine Uhr geht bestimmt richtig.« »Mama, warum geht die Sonne auf?« »Dämliche Fragerei«, sagte Susi. »Ich muss jetzt weg.« »Du hast noch Zeit, Susi.« »Nein, wir haben heute Aufsatz.« »Also lauf. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Also, Emanuel. Sie scheint, damit es warm ist.« »Warum muss es denn warm sein?« »Wenn keine Sonne da wäre, würde kein Leben auf der Erde sein.« »Warum würde dann kein Leben auf der Erde sein?« Die Post lag auf der rot-weißen Decke. In der Post stand: Wegen des Vertrages wollen wir bei der ungeklärten Lage erst einmal die Wahlen abwarten. Die Post enthielt die Bitte eines Malermeisters, seiner zu gedenken und die sicher doch sehr verkommene Wohnung streichen zu lassen. Ein Zettel lag in der Zeitung mit Abbildungen großer Zigarren, 50% billiger. Fehlfarben sollte man kaufen oder Wein, den rassigen Herrenwein, besonders gute Moselsorte, 1,50 € die Flasche. Silberfüchse, sagte Lotte, kann man jetzt schon für 175 Mark bekommen. Früher kostete sowas 3000 Mark. Tja, sagte Erwin, das Posthotel in St. Moritz schreibt, es ist der reinste Liebesbrief. Stell dir vor, sie rechnen 12 Franc gegen früher 25. Wieder keine Post bekommen, sagte Lotte. Und dann warfen sie alles in den Papierkorb. Herein? Gnädige Frau, Herr Lenhoff lässt bestellen. Gnädige Frau möchte nicht zur Probe kommen. War er selber dran? Ja. Verbinden Sie mich doch noch mal. Du, da ist was los, Erwin. Herr Lenhoff ist nicht zu sprechen. Fräulein Ende war ganz aufgeregt. Ich geh mal ran. Was ist denn, Endechen? Nicht am Telefon, bitte, nicht am Telefon. Na gut, ich komme hin. Sie hängte an. Weißt du, Erwin, sie sind alle wie die verschreckten Hühner. Lotte sagte zu dem hübschen blonden Mädchen, ich denke Fisch heute Mittag. Gebacken mit Kartoffelsalat? Ja, wenn Sie schönes Fischfilet bekommen. Vergessen Sie nicht, wir haben Sonntag Gäste. Ein Käsekuchen reicht, denke ich. Die Republik war besiegt. Die Kohorten, gebildet aus dem großstädtischen, arbeitslosen Proletariat, marschierten durch die Stadt. Der Soldatenkaiser war soeben ausgerufen worden, ein Sohn des Feldlagers, ein Landsknecht wie sie. In der Untergrundbahn saßen die Bürger wie jeden Tag. Plötzlich kamen die Landsknechte herein, zerschlissene Uniformen und geflickte Jacken, Zivilhosen und braune Jacken, armselige Mützen und braune Hosen. Jeder sah anders aus. 30-jähriger Krieg kam ins Coupé, wilde Soldadeska. Sie schrien und lärmten und die Bürger rückten zusammen. Sie aber machten niemandem Platz. Vor dem Theater ging Lenhoff auf und ab. Als er Lotte von Weitem sah, rannte er ihr entgegen. »Schnell, schnell in ein Café. Ich bitte dich, komm nicht zur Probe. Man hat einen nationalsozialistischen Theaterrat gebildet, der beschlossen hat, alle Kommunisten rauszusetzen.« »Wieso Kommunisten? Du kannst nicht mehr fragen, wieso. Sie schmeißen die Leute einfach über die Eisenbahnbrücken vor die Züge.« Mach nicht so ein Gesicht, begreif. Beermann ist glücklicherweise nicht da, er ist in Amerika. Tu dir das nicht an, geh nicht rein. Wer ist denn Vorsitzender des Theaterrates? Zielenziger. Wer ist Zielenziger? Ein junger Schauspieler. Und ich habe nie etwas von ihm gehört? Er hat nur in der Stadthysterie mitgewirkt. Und von dem lässt du dir diktieren und stehst vor der Türe rum, um mich abzuwimmeln? Und hast Angst vor dem Schauspieler Zielenziger? Was kann ich machen? Sei doch vernünftig. Es hat gar keinen Sinn. Sie bringen massenweise die Leute um. Es weiß es nur noch niemand. Lotte stand auf und ging an Lenhoff vorbei ins Theater. Lottes Rolle war schon besetzt. Das Mädchen hieß Nora Supper. Herr Zielenziger spielte die tragende Rolle. Er hielt gerade eine Ansprache. Und so wird die blonde Schönheit unserer Arierin Nora Supper deutsches Kunstwollen verkörpern. Herr Zielenziger, sagte eine Statistin, Sie irren, Fräulein Supper ist Halbjüdin. Ich bin also angelogen worden, schrie Zielenziger. Wo ist dieser Lenhoff? Sofort runter von der Bühne, verlassen Sie das Haus. Fräulein Supper schrie, gemeine Verleumdung. Was fällt Ihnen denn ein, meine Rolle anders zu besetzen? Schrie nun auch Lotte. Schluss, Schluss. Direkte Verfügung von Reichsminister Göring. Ach, das ist ja ein Aufstand der Komparsen. Na, da habe ich ja andere Verbindungen als Sie, sagte Lotte und ging zur Ende, die ganz verweint war. Ein Kollege stürzte ins Zimmer. Rasch. Über die Grenze. Eben hat Zielenziger ein Rollkommando bestellt. Ich hab's gehört. Sie werden sofort verhaftet. Das heißt, totgeschlagen. Lotte verließ durch einen Nebenausgang das Gebäude. Sie rief von der nächsten Telefonzelle Erwin an. Dann telefonierte sie mit der Wohnung. Ich warte in einem Café. Rufen Sie unter Zentrum 6732 an, wenn was ist. Sagen Sie niemand Fremdem die Telefonnummer. Erwin fuhr nach Hause, um Instruktionen zu geben. Zwei Stunden später riefen die Mädchen an. S.A. war da. Wollte sie abholen. Bringen Sie einen Koffer mit meinen Sachen zum Bahnhof. Ich fahre ab. Sie stieg nicht hernieder, um etwas aus ihrem Hause zu holen. Sie kehrte nicht um, um ihren Mantel zu holen. In diesen Straßen mit den grauen Häusern war sie geboren worden. Und darum hing sie an allem, was mit dieser Stadt zusammenhing. Am Keller mit Heringen und am kleinen Juwelierladen, in dessen Schaufenster ein silberner und ein goldener Kranz unter Glassturz lagen, auf hellblauem Atlas. Am Leben der Seifengeschäfte, Grünkramläden und kleinen Kneipen, zum Schmalzelmaxe und zum feuchten Dreieck, an der kleinen Maßschneiderei und am Thanatos-Beerdigungsinstitut. »Ich werde dies alles nie mehr wiedersehen«, dachte sie. Und nun kam Erwin in einem kleinen Effinger-Auto und hatte die Koffer bei sich und ihre Handtasche. Sie kannten die Bahnstrecke. Lotte sah hinaus und wusste, sie sah das alles zum letzten Mal. Die roten Mützen der Stationsvorsteher und die Hallen der Bahnhöfe. »Ich habe die Gerechtigkeit geliebt und das Unrecht gehasst. Darum sterbe ich in der Verbannung.« »Was ist los?«, fragte Erwin. Das steht auf dem Grabstein von Papst Gregor dem VII. In Salerno. Na, du wirst schon nicht in der Verbannung sterben. Erwin, sagte sie, durch dick und dünn. Durch dick und dünn. Als sie in das tschechische Gebirgshotel eintraten, vor dem die Skiläufer sich tummelten, sagte der Wirt, ach, Herr und Frau Effinger, wie nett, dass Sie dies Jahr wiederkommen. Pulverschnee, sagte Erwin. Und wie hoch? Es waren viele Deutsche, Bergführer und Skilehrer und Schlittenführer da. Lotte stand und wartete, während Erwin sich mit dem Wirtzimmer ansah. Sie hörte eine Frau zu einem der Schlittenführer sagen, die Kommunisten haben die Brunnen in Hirschberg vergiftet. Nicht zu verstehen, sagte der Bergführer, sie müssen doch selber davon trinken. Aber die haben schon drei gefangen, die Brunnen vergiftet haben. Sie sprachen nur von Kommunisten. Von Juden war im Radio bisher noch nicht die Rede gewesen. Erwin, was auch sei, ich fahre nicht zurück. Ich fahre in kein Land, wo man glaubt, dass Brunnen vergiftet werden. Morgen werden die Juden verfolgt und übermorgen die Hexen. Lotte saß mit Erwin im Wintersporthotel und die Leute tanzten. A Tea for Two spielte das Radio. Ach, rief eine Dame aus Berlin. Nett, auch zum Wintersport da. Ja, sagte Lotte. Guter Pulverschnee? Sie hatte nicht den Mut zu sagen, ich bin ein Flüchtling. Es war nicht gesellschaftsfähig, ein Flüchtling zu sein. In der Nacht krachte es plötzlich an der Tür. S.A., aufstehen! S.A., aufstehen! Waren Sie schon da? Ich bleibe liegen. Sollen Sie mich holen und umbringen, dachte Lotte. Da hörte sie Gelächter, nahm ihren Schlafrock. Auf dem Korridor herrschte großer Tumult. Die jungen Leute zogen durchs Hotel und klopften an alle Türen. Es war ein herrlicher Spaß, fanden alle. Lotte stand dabei. »Es ist immer wieder nett, wenn Jugend so vergnügt ist«, sagte sie. Anfang vom Ende. »Ich verstehe Lotte nicht«, sagte Marianne zu ihrer Mutter. »Sie ist immer hysterisch gewesen. Was läuft sie davon? Und Mann und Kinder dazulassen? Und so schlimm ist es gar nicht.« »Ich bitte dich, so anständige Leute, wie die Deutschen sind?« Sie kämpfte um Geld für ein neues Mädchenheim. 100 Mädchen sollten wenigstens jeden Tag ein bisschen Wärme und ein Mittagessen haben. Sonst waren auch sie, wie 1000 andere, dem Verbrechertum verfallen, gehörten diesen furchtbaren Jugendklicken an. Marianne fand die Kollegen über eine Zeitung gebeugt. Bis auf Trümpler, den alten deutschnationalen Beamten, war alles sehr vergnügt. Die Herren sind ja alle so vergnügt. Na, sie müssen doch zugeben, die Juden haben doch auch alles Geld. Und die rheinische Großindustrie und die schlesischen Grafen und die englischen Lords? Da haben sie schon recht. Aber die Juden haben eben doch alles Geld. Marianne wurde ein alter Bekannter gemeldet. Ein früherer Bauarbeiter, ein alter Sozialist. Er hatte noch Bebel gehört. »Soll alles falsch sein, was ich ein Leben lang glaubte?«, sagte er zu Marianne. Ist es nicht wahr, dass die Unternehmer den Mehrwert einstecken? Kommt wirklich alles Böse von den Juden? Dass die Warenhäuser und die Zinsen ein Unglück sind für die arbeitende Masse, das wissen wir ja. Vielleicht hilft wirklich der Führer. Und wenn Sie morgen Ihrem Kollegen nicht passen, braucht der bloß zu sagen, Herr Maran hat was gegen Hitler gesagt und schon sind Sie entlassen und verhaftet und Gnade Ihrem Kopf. Ich glaube ja auch, dass das alles Unsinn ist. Aber machen Sie das mal den Leuten klar. Sie wollen den Leuten einen Maulkorb umbinden, sagte Paul. Das ist Ihnen die Hauptsache. Ich erinnere mich doch, wie das während der Sozialistengesetzgebung unter Bismarck war. Ich habe mich mal mit zwei Arbeitern in der Friedrichstraße unterhalten, als sie das erste Gas verlegt haben. Ist gleich ein Polizist gekommen. Ausgeschlossen, sagte Theodor. Ich habe Brenda gesprochen. Er hält es für gänzlich ausgeschlossen, dass die Regierung gegen alle Juden vorgeht. Man will sie nur nicht mehr in der Politik haben. Waldemar saß in seinem Zimmer, rauchend und Kaffee trinkend, mit dem langen weißen Vollbart, immer noch ein gewaltiger alter Mann. Riefling saß bei ihm und war außer sich. Aber lassen Sie, Mann, die Deutschnationalen kommen wieder nach oben. Haben Sie schon eine solche Untersuchung erlebt wie die von dem Reichstagsbrand? Wieso? Da werden doch am ersten Tag sonst gleich die Bilder aller Verhafteten veröffentlicht. Da geben die Polizeikommissare Bericht auf Bericht. Und was geschieht hier? Gar nichts. Man hört überhaupt nichts. Das stimmt doch alles nicht. Riefling lachte. Die Keller vom Liebknechthaus nennt Herr Göring am Radio Katakomben. Altpapier haben sie gefunden, nichts sonst. Die Keller vom Liebknechthaus sind 100-mal untersucht worden. Die Kommunisten sind doch nicht so dumm, dass sie Pläne zur Eroberung Deutschlands in den Keller zur Besichtigung legen. Und das Kapital von Marx kann man in jeder Buchhandlung kaufen. Ach, bewahre, sagte Riefling. Wo ist das Kapital von Marx ein Buch? Das ist doch ein Geheimdokument. Das wussten Sie bisher nicht? Ich auch nicht. Am 1. April stand Fräulein Dr. Koch im Wohlfahrtsministerium neben Regierungsrat Ganz. Ich habe ihn gestern gehört. Sie wissen, dass ich nichts von Schwärmen halte, aber hier ist eine Macht, größer als unser schwacher irdischer Verstand begreift. Ich dachte während der ganzen Zeit, mein Bruder, der Major, meine Vorfahren sind nicht umsonst gefallen. Dieser führt uns nicht in den üblichen Mischmasch der Roten und der Goldenen Internationale. Er führt das nationale Deutschland wieder zu Größe und Ruhm. Der Lebenswille des deutschen Volkes bricht auf, nicht streng theoretisch fundiert, aber elementar, vital, aus den Tiefen der Seele. Ich wurde zum ersten Mal im Leben fromm. Ich dachte, dein Wille geschehe. Und ich dachte es von Hitler. Und ich fühlte, das ist keine Blasphemie. Regierungsrat Ganz ging unruhig auf und ab und dachte, Klimakterium. Aber laut sagte er, Sie haben vollkommen recht. Ich bereue ebenfalls, mich nicht früher dem deutschen Sozialismus zugewandt zu haben, dieser echten Volksgemeinschaft. Es drückte ihm die Zunge abzufragen, wissen Sie, ob etwas gegen mich vorliegt? Ich war doch fast 15 Jahre Mitglied der Sozialdemokratie. Aber er beherrschte sich. Der Führer, sagte Fräulein Dr. Koch, als ob sie seinen Gedankengang erraten hätte, lässt keinen fallen, der sich zu ihm bekennt. Gehaltserhöhung wird kommen, dachte Ganz. Ich kann dann meine Schulden bezahlen und meine kleine Mieze heiraten. Marianne trat ein. Guten Morgen, sagte sie. Guten Morgen, sagten die beiden anderen und setzten sich an ihre Schreibtische. Und keiner sprach mehr ein Wort. 2 Stunden später klingelte das Telefon. Regierungsrat Ganz nahm den Hörer ab. Ja, bitte, meine Herren, sagte er ins Telefon und dann ins Zimmer. Es ist SA im Hause. In diesem Moment kamen 5 Leute in braunen Hemden herein und umstanden Marianne. Marianne Effinger? Ja, bitte? Sofort aufhören. Raus. Wie? Sagte Marianne. Was denn? Ist irgendetwas vom Minister da? Von den vorgesetzten Behörden? Hier, raus, sagte der Braune. Ich habe unbearbeitete Akten. Ich kann doch nicht meine Leute mittendrin im Stich lassen. Und sie hielt ihren Tisch fest. Nun stehen Sie schon auf, Fräulein Effinger, sagte Regierungsrat Ganz. Nun gehen Sie schon raus, Fräulein Effinger. Beeilen Sie sich. Sie bringen uns ja alle hier in Ungelegenheiten. Aber ich habe doch diese Jugendfürsorge mitbegründet. Es ist eine Anordnung da, alle Juden zu entlassen, sagte Fräulein Dr. Koch. Ich bedauere dies alles aufs Äußerste. Fräulein Effinger war die beste Kollegin, die wir hatten, sagte Trümpler. Wer ist denn das? Name, sagte der SA-Führer. Trümpler. Na, diese Bemerkung wird Sie teuer zu stehen kommen. Ich danke Ihnen, sagte Marianne. Sie nahm ihre Kleinigkeiten aus dem Schreibtisch, setzte den Hut auf, zog den Mantel an und ging an Regierungsrat Ganz und Fräulein Dr. Koch vorbei, ohne Gruß hinaus. Es war zu Ende. 24 Jahre habe ich die Koch gekannt. Sie ging langsam zu Fuß nach Hause. Wohin, dachte sie, wohin? Es ist die Frage, sagte Erwin, ob man nicht besser seine Posten niederlegt, als abzuwarten. Nein, ich lasse doch meine Fabrik nicht im Stich. Sie machen sie womöglich kaputt, sagte Paul. Paul betrat sein Büro. Die Morgenpost lag auf seinem Tisch. Man muss Offerte machen für Agram, dachte er. Die Sachen gingen immer zu spät raus. Er klingelte. Aber niemand kam. Er nahm den Hörer ab, aber das Telefonfräulein antwortete nicht. Die Geräusche waren andere. Diese seit 40 Jahren gewohnten Geräusche waren andere. Paul trat ans Fenster. Im Hof fand eine Versammlung statt. Mück. Paul fiel ein. Ein unfähiger Mensch aus dem Kalkulationsbüro, den er entlassen wollte, stand auf einer Tonne und sprach. Und dann alle Juden raus aus den Betrieben. Schlag 10 Uhr wird sich der Betriebsrat mit der Geschäftsleitung ins Einvernehmen setzen, um eine zweimonatliche Vorausbezahlung der Löhne von Arbeitern und Angestellten arischer Rasse zu erwirken. Die Angehörigen der jüdischen Rasse sind fristlos zu entlassen, wobei die angenommene Religion keine Rolle spielt. Da hielt vor dem Fabriktor ein Polizeiauto. Eine Reihe von Herren stieg aus, betrat das Gebäude. Mit »Sie sind verhaftet, folgen Sie uns« kamen sie in Pauls Zimmer. Die Arbeiterschaft stand vor der Tür. Paul wurde abgeführt. Es standen Tausende schweigend da. »Da führen Sie das jüdische Schwein ab«, schrie einer. »Wer weiß, was der angestellt hat.« Am Abend kam Paul nicht nach Hause. Erst um 9 Uhr verlangte Klärchen, den Nachtportier zu sprechen. Aber der wusste von nichts. Klärchen telefonierte mit Annette. Marianne telefonierte mit der Unfallstation und mit der Polizei. Es war nichts zu erfahren. Klärchen telefonierte mit Waldemar. »Komm her«, sagte Waldemar. Klärchen saß im tiefen Sofa und die Wiederklee machte ihr Kaffee. »Sie schlafen hier«, sagte sie. Waldemar rief Riefling an und Riefling rief noch in der Nacht einen befreundeten Nazi-Anwalt an. »Soll mal erst 50.000 Mark hinterlegen, dann werde ich weitersehen.« »Wo soll ich denn 50.000 Mark hernehmen?«, sagte Klärchen. »Wir haben doch alles in der Fabrik stecken.« Riefling kam und riet dazu, der Mann hat ganz große Verbindungen. Wenn einer was machen kann, dann der. Warum soll denn mein Mann verhaftet sein? Er hat doch nie was verbrochen. Es ist sicher ein Unfall. Nein, er ist verhaftet. Sie haben eine ganze Reihe prominenter Juden verhaftet. Paul aber saß im Gefängnis. Gemeine Denunziation, dachte er, wird sich aufklären. Aber die Schande, die Schande. Und er schlug die Hände vor das Gesicht. Und was wird aus der Fabrik, wenn ich nicht da bin? Da ist die Offerte für Agram, die nicht hinausgegangen ist. Da wird das neue Modell verhunzt werden. In 4 Wochen werden wir ohne Aufträge dastehen. Und warum werde ich nicht vernommen? Ich muss doch meine Familie benachrichtigen können. Strohsack, Gitter, Wasch- und Schmutzkübel. Das war geblieben. Waldemar rief einen der Staatsanwälte an, weshalb denn Paul verhaftet worden sei. Der murmelte, Betrug, passive und aktive Bestechung, Bilanzfälschung. »Machen Sie keine Witze. Ich wollte, er hätte.« »Herr Geheimrat«, sagte eine flehende Stimme. Abends spät klingelte es bei Waldemar. Der Staatsanwalt kam, ein schlecht angezogener, kümmerlicher Mann, ein typischer Beamter der armen Republik. »Sie sind doch ein Held«, sagte Waldemar. »Dass Sie es wagen, den Fuß über diese jüdisch-liberale Schwelle zu setzen.« »Bitte, etwas leise. Ich habe mich ehrlich gesagt über das Telefongespräch geschämt. Ich bin einer Ihrer Schüler. Aber ich habe eine Frau und 2 Kinder und ich kann absolut nicht mit meinem Gehalt auskommen, seit den ewigen Gehaltsabzügen, die Republik machte. Unser Vermögen ging in der Inflation kaputt.« »Kurzum, Die 9 Gründe des Anhängers Napoleons sind auch die ihren. 8 Kinder und eine Frau. Ja. Können Sie mir also über die Sache Effinger und Genossen Mitteilungen machen? Nur, dass eine sehr ernste Anklage vorliegt, von der ich jeden Punkt verfolgen muss. Helene schrieb an Klärchen und Annette aus Neckargründen. Ihr werdet ja die neuen Gesetze kennen. Wir haben alle unsere alten jüdischen Angestellten entlassen müssen. Könnt euch denken, was es bedeutet hat, den alten Geisenheimer wegzuschicken, der die rechte Hand von meinem seligen Julius war. Gleichzeitig haben wir dem ganzen christlichen Personal 2 Monatsgehälter im Voraus zahlen müssen. Da hast sehen können, wer anständig und wer unanständig ist. Ich weiß, dass ihr den Kopf voll habt. Aber an wen sich wenden, wenn nicht an die Allernächsten? Wir wissen nicht, was wir tun sollen. In der ganzen Gegend sind Plakate, die zum Boykott unseres Geschäfts aufrufen. Die Käufer werden fotografiert, wenn sie das Geschäft verlassen. Man will ihre Bilder in Filmen vorführen. Das Geschäft ist also ganz tot. Wir dürfen aber niemanden entlassen. Aber wie können wir Löhne und Gehälter weiterzahlen, wenn man die Leute verhindert, bei uns zu kaufen? Oskar hat einen Selbstmordversuch gemacht. Wir kamen im letzten Moment, um das Gas zuzudrehen. Dazu haben wir 50 Jahre gearbeitet. Es ist bei Krautheimers in München nicht anders. Übrigens, eine feine Dame, die extra zu uns kam, bekam, als sie den Laden verließ, einen Stempel ins Gesicht mit der Inschrift »Wir Verräter kaufen bei Juden«. Damit musste sie durch die Stadt gehen. Bertha schrieb aus Kragsheim. Kragsheim ist wie verwandelt. Den ganzen Tag sind Umzüge. Leute, deren Großvater ich schon gekannt habe, trauen sich nicht mehr, mich zu grüßen. Der Sohn vom Schlachter Levi will nach Amerika gehen. Sowas hat man seit 60 Jahren nicht mehr gehört. Hier ist was Furchtbares passiert. Die jungen Nazis haben den alten Regensburger in den Brunnen am Rathaus geworfen. Der alte Mann hat sich so erkältet, dass er starb. Ich bekomme hier schwer Lebensmittel. Der Wirt vom Gläsernen Himmel hat mir einiges besorgt. Aber wenn das einer erfährt, ist der Mann ruiniert. Der Mann von Ruth ist auch von seiner Firma entlassen worden. Und was wird aus den Kindern? Paul verliert die Fabrik. Gegen Paul sollte verhandelt werden. Wegen Schädigung der deutschen Wirtschaft, wegen mangelhafter Lieferungen im Weltkrieg, wegen Bilanzfälschung und wegen Betruges. Erwin fragte den Anwalt, warum denn nicht auch wegen Gründung der Fabrik Anklage erhoben worden sei. Der Untersuchungsrichter sagte zu Paul, aus den Akten geht hervor, dass sie nicht das Interesse der Firma warten. Nein, sagte Paul, ich habe ihr nur mein Leben gewidmet. Sie brauchen mir keine solchen Antworten zu geben. Sie haben die Firma im Wesentlichen als zu melkende Kuh betrachtet. Sie haben Schulden gemacht, sie nicht zurückgezahlt. Einige Arbeiter und Angestellte schrieben an den Staatsanwalt, um Paul und Erwin zu entlasten. Stiebel telefonierte mit Hartert und teilte ihm das mit. Das muss mit allen Mitteln verhindert werden, sagte Hartert. Mit allen Mitteln? Fragte Stiebel. Mit allen Mitteln, sagte Hartert. Am nächsten Tag wurden Anschläge in der Fabrik gemacht. Jeder, der sich an den Staatsanwalt oder an den Rechtsanwalt der Herren Effinger in Sachen des Betrugs Effinger und Genossen wendet, wird fristlos entlassen. Von diesem Augenblick an gab es keine Leute mehr, die für die Effingers aussagten. Paul, Erwin und der tote Karl wurden im Stürmer abgebildet. Wieder ein großer jüdischer Betrug entdeckt, der Effinger-Schwindel, endlich dem gerechten Richter übergeben. Todesstrafe fordert das deutsche Volk für solche Halunken. Am Tor der Effinger-Werke erschien der Zettel, der 4 Jahre vergeblich gesuchte Zettel. Hier werden Arbeiter eingestellt. Geschäftsbriefe gingen zu Zehntausenden hinaus. Die Firma Effinger befindet sich in völlig arischen Händen. Niemand unserer verehrten arischen Kundschaft braucht also Bedenken zu haben, die neuen Effinger-Wagen zu erwerben. Die Arbeiter drückten die Stoppuhr, die Heizer standen im Kesselhaus, die Mädchen hatten ihre Stenogrammblocks vor sich wie eh und je. Nur wurden sehr bald keine Autos mehr fabriziert, sondern Tanks. Aber daran waren keine Effingers mehr beteiligt obgleich in Riesenbuchstaben ihr Name noch immer am nächtlichen Himmel leuchtete. In einem kurzen und formalen Prozess wurden Paul und Erwin freigesprochen. Paul stand vom Boden auf und lebte weiter. Er hatte die Fabrik verloren, die Schrauben, den Gasmotor und den schienenlosen Wagen. Alles, was ausgegangen war vom Stall des Balthasar. Er fuhr nach Kraxheim zu Bertha und versuchte, sie zu einer Übersiedlung nach Neckargründen oder nach Berlin zu bewegen. Aber sie weigerte sich. »Wie kann ich mein Elternhaus verlassen? Ich bin zwar auf deine Unterstützung angewiesen, aber das wirst du mir doch nicht antun.« Es war zum ersten Mal, dass er keinen Spaziergang in Kraxheim machte. Man konnte es sich nicht trauen. Er blieb in der Wohnung, bis am anderen Tag der Zug ging. »Ich? Auswandern?«, sagte Annette. »Ich bleibe in Berlin. Kein Mensch kann mich von hier wegbringen. Wenn ich nicht in Berlin bin, kann man mich genauso gut begraben.« »Ich wandere aus«, sagte Erwin. »Ich bin ein tüchtiger Fabrikant. Ich werde schon was finden. Und Lotte will auf keinen Fall zurück. Sie spielt in Prag und Wien.« »Die Hauptsache ist, dass du eine neue Position findest«, sagte Paul. »Und was ist mit Geld?«, sagte Waldemar. »Ein Kaufmann ohne Kapital ist ein Dreck.« »Ich schmuggle was raus«, sagte Erwin. »Einfach in die Tasche stecken, los, Heidi.« »Das wirst du nicht machen«, sagte Paul. »Es gibt noch einen Anstand und eine Ehre auf der Welt.« »Das ist es eben«, sagte Waldemar. »Das gibt es nicht. Gegen uns alle wird mit Willkür, ohne jede rechtliche Grundlage vorgegangen. Fand irgendeiner etwas dabei, als die Russen mit Geld und Brillanten flohen? Im Gegenteil. Idioten hätte man sie gescholten, wenn sie sich nach dem Verbot der Sowjets gerichtet hätten. Solange die Welt besteht, haben Flüchtlinge versucht, ihre Habe mitzunehmen. Aber dies ist eine so organisierte Verfolgung, dass es keine Maschen gibt, durch die ihr schlüpfen könnt.« Susi sprang um Erwin herum. »Ich gehe mit Tante Marianne nach Palästina. Ich gehe bald von der Schule ab und lerne Landwirtschaft.« »Tja«, sagte Erwin, »ich möchte gern, dass Susi gar nicht mehr all die Erniedrigungen, denen man hier ausgesetzt ist, zu spüren bekommt.« »Also ich finde das ja einen großen Unsinn«, sagte Paul. »Was soll Marianne mit dem Kind da drüben? Und wir haben so viele Jahre seines Lebens für es gesorgt. Wir könnten es wirklich wieder versorgen. Nirgends ist ein Kind besser aufgehoben als bei den Großeltern.« »Und was ist mit Emanuel?«, fragte Waldemar. »Er ist das Gegenteil von Susi. Susi verliert nichts, vergisst nichts und hat nie gewusst, was sie spielen soll. Emanuel vergisst alles, verliert alles, aber dafür hat er einen Löwen. Und der Löwe hat ein Flugzeug. Mit dem holt er alles und bringt er alles, was Emanuel in Berlin vergessen hat. Er braucht ihn bloß von einem Felsen aus anzutelefonieren.« »Er wird doch nicht auch ein Künstler werden«, sagte Klärchen entsetzt. »Was ist daran schlecht?«, sagte Erwin. »Als Seiltänzer kannst du in die ganze Welt gehen.« Besuch auf einer Gemeinschaftssiedlung. An einem Frühlingstage 1938 fuhren Lotte und Erwin mit Emanuel in Palästina auf eine Gemeinschaftssiedlung. Marianne kam ihnen ein Stück entgegen. Sie trug kurze Hosen, eine dunkelblaue Bluse und ein rosa Kopftuch. Oben lag die Siedlung, Zelte und Holzbaracken. Ein Steinhaus war das Haus der Kinder. Erwin, Lotte und Marianne gingen in den Speiseraum, eine langgestreckte Holzhütte, in der Bänke und Tische standen. »Wo ist Susi?« »Im Weinberg.« »Kommt sie nachher?« »Ja«, sagte Marianne. »Welche Freude ist dieses Kind für mich?« »Ja«, sagte Lotte. »Es fällt mir auch schwer genug, mich von ihr zu trennen.« »Du meinst, es ist schon fest und sicher?« »Sprich nachher selbst mit ihr. Ich bringe euch Tee mit Brot.« »Wo arbeitest du denn jetzt? Noch immer in der Küche?«, fragte Lotte. »Nein, ich arbeite jetzt im Kinderhaus. Ich bin sehr glücklich hier.« »Hast du endlich ein Zimmer?« »Nein, ich wohne immer noch im Zelt.« »Gehen wir doch hin.« Marianne führte sie an ihr Zelt, in dem sie wohnte, in der glühenden Hitze des palästinensischen Sommers und in den Regengüssen des Winters. Sie hatte handgewebte Decken auf dem Bett und auf dem Fußboden und ein kleines Kästchen, auf dem ein paar Bücher standen. Es gab kein Privateigentum. Das war alles, was Marianne besaß. Sie setzten sich auf die Erde vor das Zelt und sahen über die Felder, die Weinberge und Apfelsinengärten, die tiefer gelegenen Kuhställe und die Hühnerställe der Gemeinschaftssiedlung. Es war schön grün und inmitten sah man den Wasserturm, der das Wasser aus 200 Meter an die Oberfläche brachte, den Quell der Fruchtbarkeit. Nebenan waren die gemeinsamen Duschräume und die Waschküche. »Und was soll ich tun?«, sagte Emanuel. »Hier rumsitzen hat doch gar keinen Sinn.« »Na, sieh dich ein bisschen um.« »Ich hab mich ja vorhin umgesehen. Ich würde ganz gern auf so einer Gemeinschaftssiedlung arbeiten. Etwa 10 Jahre. Und wenn ich dann genug gespart hätte, dann würde ich eine eigene Landwirtschaft anfangen.« »Genau das kannst du nicht tun«, sagte Erwin. »Hier spart niemand und hier verdient niemand«, sagte Marianne. »Wir alle haben eine gemeinsame Wohnung und essen aus dem gleichen Topf. Und wenn wir mal einen Brief schreiben wollen, dann gibt uns die Gemeinschaft die Briefmarke.« »Und wenn einer mehr arbeitet als der andere?«, sagte Emanuel. »Darauf kommt es gar nicht an. Alle leben gemeinsam. Alle Kinder werden gemeinsam im Kinderhaus erzogen. Es gibt keine Unterschiede mehr.« »Also dann gehe ich auf keine Gemeinschaftssiedlung«, sagte Emanuel. »Na, nun lauf und sieh dich um. Hinten bei den Schulkindern findest du sicher jemand zum Spielen.« »Ja, das ist ein Unterschied«, sagte Erwin. Emanuel liest, was ihm zwischen die Finger kommt. Und Susi? Eigentlich hat sie nie ein Buch aufgemacht. Und da kam sie schon. Ein großes, kräftiges Mädchen. Ein bisschen derb, wie die Effingers. Und so gesund. Sie strahlte. Und die beiden Eltern waren glücklich, das Kind so glücklich zu sehen. »Du bleibst jetzt bei uns. Komm, setz dich ein bisschen.« »Nein, ich muss noch schnell runterreiten, die Post holen.« »Ist das nicht gefährlich?«, sagte Lotte. »Hier«, sagte das junge Ding und zeigte auf ihre Tasche, in der sie ein Revolver stecken hatte. Mit nackten Beinen, in den kurzen Hosen und offener Bluse schwang sie sich auf das fast sattellose Pferd und ritt im Galopp zur Post. »Doch großartig«, sagte Lotte. »Und wie ist er?« »Was kann man da sagen? 19 Jahre alt.« »Eigentlich reizend«, sagte Lotte. »Und ihr geht weg?«, fragte Marianne. »Ach, weggehen«, sagte Erwin. »Davon kann gar keine Rede sein. Vielleicht gehen wir auch weg. Lotte hat eine Möglichkeit, darum wollen wir mal nach Holland fahren. Und ich will mich auch noch einmal umsehen. Vielleicht finde ich doch irgendeine Möglichkeit der Arbeit. Von diesem winzigen Kapitälchen leben und noch dazu unsicher angelegt, das ist ja keine Sache. Aber gerade Holland? Warum Holland? Auch das ist nicht sicher, Marianne. Nichts ist sicher. Vielleicht sollte man ganz aus Europa rausgehen. Vielleicht sollte man nach Amerika gehen. Aber wir beide hängen an Europa. Vielleicht kommen wir auch wieder. Wir sind übrigens ja auch nicht so wichtig. Susi ist glücklich und wichtig ist nur noch Emanuel. Er kann gar nicht genug kriegen zum Lernen. Für ihn ist alles ein großes Abenteuer. Brandfackeln. Die kleine, alte Synagoge in Kraxheim brannte. Bertha stand davor und zwei alte Männer. Sie hatten Mäntel über den Nachthemden an, denn die SA hatte sie aus den Betten geholt. Es war eine eiskalte Nacht, aber vor dem Feuer war es warm genug. Die Landsknechte warfen die Torarolle mit ihrer Hülle aus goldbesticktem Samt und ihrer Bekrönung ins Feuer. Die Glöckchen der Krone gaben leisen Klang. »Höre, Israel«, begannen die drei Juden zu beten, »der Herr ist der eine Gott.« Da nahm der eine SA-Mann seinen Revolver und schlug ihn auf den singenden Mund. »Lieber Gott, der Sohn vom alten Regensburger«, dachte Bertha. »Aber die Herren werden sich irren. Die Wahrheit Gottes könne sie nicht totschlagen. Und alle sind solche junge Bube.« Einer aus der Hitlerjugend sang, »Entrollt die Fahne blutgetränkt, zum Himmel lass die Feuer lohn. Ein Feigling, der an sich noch denkt, wo rings der Heimat Feinde drohen.« Das Feuer war ausgebrannt. Sorgfältig hatte die Feuerwehr die umstehenden Gebäude geschützt. Sommer 1939. Und wieder ging alles noch einmal weiter. Das Gas und das Wasser kamen aus der Wand, die Milch und das Brot und die Zeitungen lagen vor der Türe. Paul und Klärchen wohnten noch in der Bendlerstraße und Bertha wohnte bei ihnen. Sonntags gingen sie zu Eugenie, wo sie Annette und Waldemar und die Wiederklee trafen. Sie lasen sich Familienbriefe vor und zeigten Fotografien herum. Oskar Mainzer saß dabei. Er sprach nicht. Seine Nase war zerschlagen, der Mund schief, da die ganze rechte Seite gelähmt war. Auch die Nieren waren zerschlagen. Er babbelte was und Klärchen half ihm aufstehen und hinausgehen. Waldemar sah ihm nach. »Sehr merkwürdig«, sagte er schließlich, »dass Sie ihn überhaupt aus dem KZ gelassen haben. Sie lassen die entlassenen Zettel unterschreiben, dass sie nichts erzählen werden. Aber hier ist ja nichts zu verbergen. Merkwürdig.« Keiner sprach. Das Grauen selber hatte am Kaffeetisch Platz genommen. »Die Bürgschaftserklärung von Krautheimer wird ihm gar nichts mehr nützen«, fuhr Waldemar fort. »Er wird nicht reingelassen. Ihr solltet auch rausgehen, solange es noch möglich ist.« »Ich wollte schon längst«, sagte Klärchen. »Ich habe so eine Ahnung, dass uns noch Schreckliches bevorsteht. Ich kann kochen, nähen, ich bin sehr gut mit kleinen Kindern. In der ganzen Welt braucht man sowas. Und was sie mit uns hier machen werden, weiß keiner.« »Also du redest«, sagte Paul. »Zwei alte Leute ohne jedes Geld kannst nur anderen zur Last fallen. Ist ja Unsinn. Zwei alten Leuten wie uns werden sie nichts tun.« »Das kann man gar nicht wissen«, sagte Waldemar. »Aber wo wollt ihr hingehen? Die Länder sind doch zu. Welche Bürgschaftserklärung haben denn Erwin und Lotte? Sind sie bald dran?« »Meine ganzen Neffen und Nichten in Neckargründen sind noch drin.« »Ecuador hat aufgemacht«, sagte die Wiederklee. »Ist das so sicher?«, sagte Bertha. »Oskars Sohn kann nur aus dem KZ raus, wenn er eine Auswanderungsmöglichkeit hat. In Zentralafrika, hat mir einer gesagt, lassen Sie Ärzte hin. Er hätte ja fast fertig studiert gehabt. Vielleicht nehmen Sie es dort nicht so genau. Ist so ein gewissenhafter Mensch. Aber das Klima ist dort so schlecht. Sie sterben fast alle an Schwarzwasserfieber. Man soll sich trotzdem bemühen. Da sind ja solche Menschenquäler in den KZs.« »Vor genau 53 Jahren«, sagte Paul nachdenklich, »stand ich mit meinem seligen Bruder Ben auf der London Bridge. Er wurde später Lord, liberal natürlich, mit dem großen Pierce-Schub von Lloyd George. Damals hat mir Ben zugeredet, in London zu bleiben. Ich habe ihm nicht geglaubt. Die Entente hat auch in sehr vielem Recht gehabt. Wir haben das alles falsch gesehen, in Deutschland.« Waldemar. Der Krieg, den Hitler angesagt und bei den Juden begonnen hatte, dehnte sich aus. Die Juden wurden nach dem Osten geschickt. Von niemandem kam mir eine Nachricht. Es war eine unheimliche, dunkle Sache. Der Wiederklee war es klar, dass alle ermordet wurden. Sie zog mit Waldemar in eine armselige Wohnung nach Moabit. Riefling zog zu ihnen. Die Wiederklee wollte, dass sie zusammen Schluss machten, als Waldemar den gelben Stern tragen musste, keine öffentlichen Gefährte mehr benutzen und die Hauptstraßen Berlins nicht mehr betreten durfte. Riefling und Waldemar standen gegen sie. »Was heißt denn das? Kneifen? Sollen sie mich umbringen? Es wird eine Notiz in der Weltpresse geben, das genügt mir als Leistung mit 95. »Richtig«, sagte Riefling. »Man weiß ja gar nicht so sicher, ob sie wirklich alle Juden deportieren. Und dass die siegen.« »Das glaubst du doch alleine nicht«, sagte Waldemar. »Ich bleibe leben.« Kurz darauf holten sie ihn. Es war eine jener Nächte, in denen die Wagen umherfuhren in Berlin, in denen die erstickten Schreie gelten. Als sie mit den Stiefeln gegen die Tür bummerten, schrie Susanna Wiederklee. Aber sie bekam eins mit dem Revolver auf den Kopf. Die meisten Leute im Hause verkrochen sich. Frau Lehmann kam raus, stemmte die Arme in die Seiten und rief: »Judenhure, endlich!« Als Susanna verzweifelt versuchte mitzukommen, sagte einer der SS-Männer freundlich: »Seien Sie doch nicht so dumm. Der ist doch in wenigen Stunden tot. Und dann haben Sie doch wieder Ihre Ehre gefunden.« Susanna ging nicht in die Wohnung zurück. Sie irrte umher in der nasskalten Nacht. Sie sah die Todeswagen, die die Menschen abholten, für die es keine Hilfe gab. Sie wusste, in wenigen Stunden beim Empfang im KZ, schon auf der Reise, würde Waldemar sterben. Und sie ging in die Untergrundbahn und warf sich vor den ersten Zug, der die Leute zur Arbeit des Kanonenmachens brachte. Es war ganz überflüssig. denn bald darauf brannte Berlin vom Potsdamer Platz bis nach Halensee. Der Tod wartete an jeder Straßenecke. Ein Brief. Ein alter Mann von 81 Jahren, Paul Effinger, schrieb 1942 einen Brief. Meine lieben Kinder und Enkel und Nichte Marianne, ich schreibe euch in furchtbarer Stunde. Ich weiß nicht, ob dieser Brief euch je erreichen wird. Wir müssen den bitteren Kelch bis auf den Grund leeren. Es ist keine Hilfe noch Rettung. Bis auf die, von denen ihr wisst, sind all eure Neckar-Gründner-Verwandten schon deportiert, verschollen wie Hunderttausende. Eure Mutter und Großmutter Annette hatte das Glück, noch im jüdischen Krankenhaus an einem Darmkrebs zu sterben. Tante Bertha und Tante Eugenie werden den Leidensweg mit uns antreten. Gott gebe uns, dass wir uns nicht zu sehr martern. Er gebe uns einen schnellen Tod. Die Reue zerfrisst mich, dass ich nicht eurer lieben Mutter, meinem lieben Klärchen, die wie alle Frauen immer raus wollte, gefolgt habe. Ich reiße sie nun mit in das unausdenkbare Unglück. Ich fühlte mich krank und wollte niemandem zur Last fallen. Ich habe an das Gute im Menschen geglaubt. Das war der tiefste Irrtum meines verfehlten Lebens. Das haben wir nun beide mit dem Tod zu büßen. Möget ihr und besonders mein Liebling Emanuel noch einmal bessere Zeiten sehen. Möge das Kind zur Freude der Menschen aufwachsen. Der Vater im Himmel möge das Band unserer Gemeinschaft zusammenhalten. Er verleihe uns seinen Segen auf all unseren Wegen, denn wir bedürfen seiner. Er behüte auch euch, er lasse euch sein Antlitz leuchten und gebe euch Frieden. Amen. Euer Vater. Epilog. Was für ein Frühlingstag. Dieser Sonnabend im Mai des Jahres 1948. Was für eine Süße, mittags um 12 Uhr. Draußen im Grunewald, wo Erwin und Lotte zuletzt gewohnt hatten, blühten die roten Kastanien, fuhren die amerikanischen und englischen Autos, spielten glückliche, neue Kinder. Auf dem Kurfürstendamm flutete weiter das Berliner Leben. Die Tausende von Frauen, die von und zur Arbeit eilten, die tausend süßen Mädchen, die nur merkwürdige Schuhe anhatten und Kleider, von denen man das dunkle Gefühl hatte, es seien alte Gardinen. Wie eh und je saßen die Menschen in den Cafés auf Korbsesseln. Auch bunte Kissen hatten die Korbsessel. Nur bekam man nichts als Himbeerlimonade oder einen Kaffee ohne Milch und ohne Zucker. Und die Häuser über den Cafés waren Ruinen. Und die Kriegsinvaliden verkauften keine Wachsstreichhölzer mehr wie 1880 und keine Schokolade wie 1918, denn es gab weder Wachsstreichhölzer noch Schokolade. Es waren auch keine Invaliden, denen ein Bein fehlte oder ein Arm oder die sich schüttelten. Es waren Gelähmte an Seele und Körper. Das Haus, in dem Klärchen und Paul gewohnt hatten, war nicht mehr zu finden. Die ganze Bendlerstraße war schwer zu finden, denn sie stieß nicht mehr auf die rote von der Haidbrücke. Die war, wie alle Brücken, von den Nationalsozialisten in die Luft gesprengt worden. Aber das Haus des Bankiers Meyer, in dem Emanuel und Selma gewohnt hatten, das war da. Es wirkte wie eine pompejanische Ausgrabung der zweiten Epoche. Das Souterrain war kaputt, aber die Säulen standen noch. Die kleine Treppe in die erste Etage war stehen geblieben. Und sogar die kleine gewundene Steintreppe in die zweite. Es stand auch noch eine Nische, die man nie recht gesehen hatte, vor Samtportieren und Bärengarderobe. Sie wirkte, als ob ein früher Apoll darin gestanden hätte. Von der Treppe aus sah man in die alte Trinkstube. Sie war voll mit Gänseblümchen und dazwischen lagen ein paar Flaschen. Die Ledertapete im alten Speisezimmer war verbrannt. Vergoldung und Schweinsleder, alles. Aber plötzlich sah man noch Stücke der alten Schäferei, eine Pergola mit grünem Gerank, rosa Rosen und eine große weiße Taube. Auch Theodors Haus stand noch bis zur ersten Etage, die wunderbare Säulenhalle und die fast zu flache Treppe. Zwischen den Steinen wuchs Gras und kleine Ahornbäumchen reichten schon fast bis in Theodors Arbeitszimmer. Die Tiergartenstraße, die Via Sacra des christlichen und jüdischen Reichtums, war wenig befahren. Nicht mehr jagten die Pferde entlang, wie im Jahre 1886, nicht mehr rollten die Autos, wie im Jahre 1913, nicht mehr grüßten sich die Leute am Sonntagvormittag, denn es gab kaum mehr Leute in diesem ganzen Viertel. Es war wieder still in der Tiergartenstraße geworden, wie 1886. Die meisten Leute waren zerstreut in alle Richtungen der Windrose, oder sie lagen unter den Trümmern. Und soweit sie Juden waren, waren sie angesiedelt worden für die Ewigkeit. Im Tiergarten blühten die Rhododendren nicht mehr. Die Bäume waren abgehackt. Die Wege, auf denen Annettes Kinder gespielt hatten, waren aufgerissen und mit Kohl bepflanzt. Auf dem Brandenburger Tor wehte die russische Fahne und auf der Siegessäule die französische. Die ganze Tiergartenstraße lag in Schutt und Asche. Nur der alte Fontane aus weißem Stein, den Mantel über der Schulter, der war stehen geblieben und sah mit weisen Augen auf die Trümmer. Überall wuchs Unkraut und viel Mohn. Auch die Einfahrt zu Ludwigs und Eugenies Haus konnte man nicht mehr erkennen. Der Vorder- und der Hintergarten waren mit Gemüse bepflanzt. Die Ramblerrosen wuchsen wie eh und je, der Flieder blühte, der Goldregen und die Schneeballen. Das Haus war weg bis auf die Terrasse. Auf der standen zwei Stühle und ein eiserner Tisch. Im Souterrain darunter aber hingen blütenweiße Gardinen. Die alte Frieda arbeitete im Garten. Sie war es, die Pauls Brief 1946 im April, als die erste Post wieder ging, an Marianne geschickt hatte. Sie hatte alle gesehen, bis sie weggebracht worden waren. Wer das mit angesehen hat, Fräulein Marianne, der wundert sich nicht, dass es so kommen musste, wie es gekommen ist. Sie werden ja wissen, wie unser schönes Berlin aussieht, schrieb sie. Das mit dem Gemüse hatte sie erst 1945 angefangen. Jedes Mal, wenn sie ein Samenkörnchen in die Erde steckte, hatte sie Zweifel, dass dies wirklich einmal etwas werden könne. Aber es wurde. Und jetzt versuchte sie es sogar mit Mais. Mit Mais, sagen die Leute, ist es am einfachsten, sagte sie. Was für ein Frühlingstag. Dieser Sonnabend. Im Mai des Jahres 1948. Was für eine Süße. Nachmittags, gegen 6 Uhr. Gabriele Terget, Effingers. Vierter von vier Ausschnitten aus diesem umfangreichen Roman. Es las Katja Bürkle. Regie Irene Schuck. Technik Roland Böhm. Bayerischer Rundfunk 2020. Das Buch wurde 2019 wieder aufgelegt im Schöffling Verlag, herausgegeben von Nicole Henneberg. Als fünften Teil unseres Podcasts hören Sie eine Produktion von Antonio Pellegrino zu den Erinnerungen von Gabriele Terget.